der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen. Deutschland ist ja sowieso irgendwie der Weltmeister im Gesetze machen. Jetzt gibt's nämlich noch ein ganz, ganz tolles anderes neues Gesetz. Und das ist nicht so einfach wie das Nichtrauchergesetz. Da weiß man ja ungefähr, was man darf und was man nicht darf. Aber jetzt gibt's das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Dass es dieses Gesetz gibt, das wissen wir Fachleute natürlich schon etwas länger. Wir haben uns ja ausführlich mit dessen Auswirkungen auch schon beschäftigt. Allerdings der normale Student, der in seine Uni-Bibliothek geht, der wird nicht unbedingt wissen, warum jetzt die Fernleihe in der Bibliothek etwas unkomfortabler ist als zuvor. Deswegen hat sich das Campusradio in Dortmund der Sache mal angenommen. Nachhören kann man den kompletten Beitrag, denn das war natürlich ein Ausschnitt aus diesem, dann im Podcast-Angebot von Eldoradio. Wir kommen aber im Laufe des NetBib-Podcastes 54 nochmal genauer auf die Meldung zu sprechen. Die Stimme, die jetzt zu Ihnen spricht, gehört übrigens zu Christian Splies. Bevor wir uns der Nachrichtenlage im bibliothekarischen Sektor zuwenden, gab es zwei Reaktionen auf den letzten Podcast. In ihm hatte ich ja die Frage gestellt, ob die Modemnutzer nun unbedingt ebenfalls ein Ogg-Vorbis-Angebot benötigen würden oder eher nicht. Zu Wort gemeldet hat sich da als einziger Edlef und er meinte, dass er das Ogg-Vorbis-Angebot nicht unbedingt brauchen würde. Er höre sich den NetBib-Podcast immer online an. Da der Rest der Modemhörer ja offenbar mit dem MP3-Angebot zufrieden zu sein scheint, andere Reaktionen zum Thema haben mich noch nicht erreicht, bleibt das Ogg-Vorbis-Angebot also den DSL-Hörern vorbehalten. Ich freue mich natürlich immer noch über Mails oder MP3s zum Thema. Wenn Sie meinen, dass Sie dann doch bitteschön auch Ogg-Vorbis haben möchten, schreiben Sie einfach, eventuell mag sich der ein oder andere ja auch noch von Ihnen dazu äußern. Für die Zukunft werde ich es mir merken, lieber Christian Hauschke. Natürlich muss es das Infobib-Blog heißen und nicht das Bib-Infoblog. Das Infobib-Blog, Infobib, das Infobib-Blog, das Infobib-Blog. Für die Zukunft werde ich es mir richtig merken. Ich bin über 30, ab und an ist das nicht mehr so einfach mit dem sich erinnern können. Jetzt aber zu den Nachrichten der letzten Woche, die im NetBib versammelt worden sind. Zu erreichen ist das Blog bekanntermaßen unter log.netbib.de. Das Spanische Nationale Institut für Statistik, INE, kürzt sich das ab und ich werde jetzt nicht versuchen, den Begriff auszusprechen, hat die spanische Bibliothekstatistik für 2006 vorgestellt. Sowohl die Nutzerzahlen, die Besucherzahlen und auch die Zahl der Medienentleihen sind gestiegen. Erfasst sind rund 6.500 Bibliotheken, 1% weniger als in der Statistik für 2004. Die eifrigsten Nutzer waren im Norden zu finden, also in Katalonien, Kantabrien und Navarra. Aus der Analyse der Zahlen ergibt sich, dass über ein Drittel der Bevölkerung aktiv Bibliotheken benutzt. Den Link zum ausführlichen Bericht finden Sie natürlich in der Themenübersicht. Oftmals stolpert man ja mal über ein nettes Video bei YouTube von den amerikanischen Bibliothekskollegen. Oder man möchte sich vielleicht auch mal eins für den privaten Gebrauch abspeichern. Bleibt die Frage offen, wie kriegt man das Video auf den lokalen PC? Edlef hat da eine Software entdeckt, die das und vieles mehr machen kann. Der Download Helper ist eine Erweiterung für Firefox. Seine Vorteile sind, er arbeitet als normaler Download Manager. Das heißt, die Downloads können, wie eigentlich bei jedem Download Manager üblich, gesammelt werden, zu einem anderen Zeitpunkt gestartet werden, die abgebrochenen Downloads können fortgesetzt werden und so weiter und so fort. Die Videos von YouTube, von Google Video und anderen werden erkannt und im Kontextmenü als Download angeboten und mit einem Klick erfolgt eine Konvertierung in das gewünschte Format, also AVI, FLV, WMV oder MP3. Es gibt dann auch eine automatische Konvertierung für den iPod, das ist das MP4-Format und Edlef meinte, die Qualität habe ihn sehr überrascht, das klappe also sehr gut. Sahnehäubchen obendrauf, das Ganze ist Open Source unter einer GNU-License veröffentlicht worden, also einer General Public License, und es gibt eine deutschsprachige Bedienung dazu. Leider ist das Programm, das ist der einzige Haken, nur für Windows-Rechner zu bekommen. Den Link zum Download finden Sie bei uns in der Themenübersicht. Ganz kurz angemerkt, das ist für die etwas unübersichtliche Suche bei meinem Angebot Spiegel Wissen, oder kommen Sie da etwa auf Anhieb zurecht? Also ich nicht. Da gibt es jedenfalls eine einfache Alternative. Programmiert vom Macher des Google Blogoscope Blogs finden Sie diese Variante unter http://blogoscope.com/spiegel. Zum Stichwort Bibliotheken finden sich dort übrigens einige Artikel. Spiegelwissen umfasst ja bekanntlich das Online-Angebot des Spiegels. dann auch die Wikipedia und das Archiv der Zeitschrift. Ich meine, die letzten zwei aktuellen Ausgaben wären dort nicht vertreten, aber so fürs Stöbern und zum Nachschauen und zum Recherchieren sicherlich sehr, sehr, sehr gut geeignet. Bisher musste man ja dafür etwas bezahlen. Kooperationen von Bibliotheken sind nichts Neues. Doch das, was die dpa berichtete, ist dann doch etwas bemerkenswert. In Zukunft wollen Bibliotheken aus Berlin, Brandenburg und Bayern nämlich zusammenarbeiten. Die Nutzer werden in Zukunft leichteren Online-Zugriff auf Medien und Informationen aus den Bibliotheken der drei Länder haben, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Kultur mit. Das sieht eine Vereinbarung zwischen den Bibliotheksverbünden Bayerns und Berlin-Brandenburgs vor. Kulturstaatssekretär André Schmitz begrüßte die neue Kooperation als einen wichtigen Schritt zu einem deutschlandweiten Verbundnetz. Jetzt kann man ja mal als Profi mal fragen, ob denn die deutschlandweite Fernleihe denn kein Verbundnetz ist oder ob der gute Kultursekretär da ein wenig uninformiert ist, was diese ganze Angelegenheit betrifft. Denn die Fernleihe ist deutschlandweit und die Bibliotheken sind zusammen in einem Verbund. Nicht, na gut, okay, sie sind nicht unbedingt in einem Verbund selbst, aber sie arbeiten ja immerhin übergreifend zusammen. Ich würde das doch als deutschlandweites Verbundnetz dann schon bezeichnen. Betont wurde in der dpa-Meldung noch, dass das neue Kooperationsnetz auf jeden Fall offen für weitere Partner sei, ob nun auf bibliothekarischer oder auf wissenschaftlicher Seite. Neben dem Service für die Benutzer sind zwei weitere Vorteile dieser Kooperation angesprochen worden. Das ist zum einen die Synergiegewinnung im Bereich der Datenverarbeitung und man erhofft sich, die technologische Produktentwicklung für die Bibliotheken zu verstärken. Also, dass die Industrie dann eben halt verstärkt da was für die Bibliotheken entwickelt. Dass das Eldoradio die Thematik des Urheberrechts aufgegriffen hat, haben Sie ja schon zu Beginn des Podcasts gehört. Im Detail gehen die Campus-Reporter dann auf die Frage ein, warum die Fernleihe in der Unibibliothek demnächst etwas unkomfortabler ist als vorher. Den Link zum Podcast finden Sie in unserer Themenübersicht auf log.netbib.de und nachdem ich entdeckt habe, dass das Teil tatsächlich auch einen RSS-Feed hat, kann ich das auch mit Fug und Recht als Podcast bezeichnen. Die Mediothek Krefeld soll zum 1. April des Jahres fertig sein, das berichtet die Rheinische Post. Noch ist die neue Mediothek am Theaterplatz von einem Bauzaun umgeben, aber zwei Mitarbeiterinnen arbeiten bereits hinter dem Empfang im Eingangsbereich. In einer Ecke warten die neuen elektronischen Ausleih- und Rückgabeterminals darauf, von bewährten Bibliothekskunden auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft zu werden. Während Handwerker noch Teppichböden verlegen und neue Einrichtungsgegenstände aus der Verpackung schälen, zieht der Bestand an Büchern und Medien in den Neubau ein. Neu ist der direkte Durchgang zum Stadttheater. Dieser führt durch den Raum des Lesecafés, das gerade an Breuers Coffee Bar verpachtet wurde. Zwischen Mediothek und Stadttheater wird es eine engere Zusammenarbeit geben, denn das Souterrain der Mediothek erhält mobile Bühnenelemente und eine Bestuhlung für 200 Sitzplätze. Die Mitarbeiter der Mediothek sind zuversichtlich, man lege im Zeitplan, schließt die RP den Bericht ab. So soll der 1. April dann auch tatsächlich der erste Betriebstag werden, es wird also kein Aprilscherz sein. Wir drücken den Kollegen natürlich alle Daumen, dass das alles planungsgerecht und planungsgemäß über die Bühne geht. Das soll es dann für diesen Podcast gewesen sein. Über Anmerkungen und Kritik freue ich mich natürlich. Vielleicht sieht man sich auch beim Barcamp in Berlin im Mai. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ich dann doch relativ kurzfristig an einem Wochenende die Leipziger Buchmesse besuchen werde. Bekanntermaßen im März, ich meine vom 13. bis 16. wäre die Buchmesse. Und ich werde an dem Wochenende auf jeden Fall in Leipzig sein und noch einen Abstecher nach Dresden machen. Das Ganze im Rahmen einer wunderbaren, netten Pressereise. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Eventuell läuft man sich ja bei der Messe über den Weg. Bis dahin verbleibe ich mit einem herzlichen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht.